herzlich willkommen zur heutigen Serie 11 Tipps mit iOS 11 auf dem iPhone. Ich sage gezielt auf dem iPhone, denn seit iOS 11 unterscheidet sich das iPhone und das iPad, also die unterscheiden sich ziemlich markant voneinander. Also da gibt es wirklich markante Unterschiede, die wir auch in den einzelnen Teilen behandeln werden. Wir starten aber jetzt erstmal mit iOS 11 und schauen uns mal an, was es da so Neues gibt. Und ja, ich nenne das einfach mal 11 Tipps für iOS 11 und jetzt geht es auch schon los. Getestet wird das Ganze übrigens auf einem iPhone 7 Plus mit iOS 11.0 und der Bildnummer 15A372. Tipp 1. Die Dateien-App. Mit iOS 11 hat Apple eine neue App eingeführt. Diese ersetzt die vorherige iCloud Drive-App, mit der es möglich war, auf die abgelegten Dokumente in iCloud zuzugreifen. Seit iOS 11 heißt diese App auf dem iPhone Dateien. Wir werden uns jetzt anschauen, was die Dateien-App alles kann. Mit der Dateien-App ist es ganz einfach möglich, auch Lokaldateien auf dem iPhone zu speichern und abzurufen. Man kann hier verschiedene Speicherorte haben, zum Beispiel verschiedene Clouds. Dafür müssen aber die Clouds auch auf dem iPhone installiert sein als App. Beispielsweise OneDrive, Dropbox oder Google Drive, aber natürlich auch Apples eigener Dienst iCloud Drive ist mit an erster Stelle dabei. So ist es ganz einfach möglich, so sagt es zumindest Apple, dass man ganz einfach Dateien von zum Beispiel lokal auf dem iPhone in die Cloud oder auch umgekehrt von der Cloud aufs iPhone kopieren kann. Ein produktives Arbeiten soll so möglich werden. Diese App wurde aber eigentlich eher mit dem iPad assoziiert, deshalb werden wir uns diese App sowieso auf dem iPad auch noch einmal anschauen. Ich habe die App jetzt mal hier auf dem iPhone. Sprachmemos, Spielwort, Dateien. Dateien, gehen wir mal rein. Dateien, Speicherorte. Zurücktaste. Verlauf. Tabulator. 1 von 2. Wir haben zwei Tabulatoren in der App. Einmal den Verlauf. Auswahl. Durchsuchen. Tabulator. 2 von 2. Und den Durchsuchen. Wir gehen mal auf den Verlauf. Verlauf. Verlauf. Überschrift. Suchen. Überschrift. Alle Anzeigen. Und hier habe ich dann eine unbeschriftete Überschrift. Keine Ahnung, was die sein soll. Fill-Unterstrich in. 21, 9, und hier habe ich dann die letzten Dateien. Der Tab ist gar nicht so interessant, da ist es auch nicht interessant, wo es gespeichert ist. Also egal, ob es jetzt auf dem iPhone gespeichert ist oder nicht. Dazu gehen wir hier nochmal auf Durchsuchen. Durchsuchen. Speicherorte. Speicherorte. Durchsuchen. Überschrift. Und hier haben wir dann alle Speicherorte. Bearbeiten. Suchen. Suchfeld. Speicherorte. Überschrift. Auswahl. iCloud Derive. Ebene 1. Auf meinem iPhone. Ebene 1. Weitere Orte, Ebene 1. 1 Objekt, reduziert. Ebene 1, das heißt eben, wenn man jetzt da reingeht und dann in den Ordner reingeht, wäre das Ebene 2, also das verschachtelt sich immer so. Das ist jetzt ein richtiges Dateisystem, es ist auch problemlos möglich, beispielsweise einen Mail-Anhang, das werden wir uns dann auf dem iPad genauer angucken, einen Mail-Anhang einfach in die iCloud, in irgendeinen Ordner oder auch einfach so aufs iPad oder iPhone eben zu speichern. Ich klicke einfach mal hier auf iCloud rein. Auf, aus, Auswahl, iCloud, Auswahl, Speicherorte, Zurücktaste, iCloud Derive, Überschrift, auswählen, Taste, suchen, Suchfeld, neuer Ordner, Taste, Nachname sortiert, Taste, Auswahl, Listendarstellung, 019035, 0, 10, 2, 2000, 2, AP of Jeans Miriam Problem, Add-ons, drei Objekte, Datei. Und hier haben wir dann einfach unsere Dateien. Folgende Aktionen sind verfügbar. Löschen, kopieren, duplizieren, umbenennen, bewegen, löschen, Favorit, Text, Infos, Objekt ziehen, aktivieren, Standard. Das Objekt ziehen funktioniert übrigens nur auf dem iPad, dazu aber dann mehr in der iPad-Serie. Ja, das war jetzt ein Ordner, wenn wir auf irgendeine Datei gehen. A-SP, sieb, löschen, kopieren, duplizieren, umbenennen, bewegen, löschen, teilen. A-SP. Eik plus AirDrop. AirDrop. Sofort AirDrop mehr. Mit Textify umwandeln. Eik plus Tag. Plus Tag. Taste. Einmal einen Tag hinzufügen, denn iCloud Drive bzw. die Dateien-App unterstützt jetzt auch Tags. Die werden auch bei Speicherorte angezeigt. Abbrechen. Add-ons. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was uns die Dateien-App hier bringt. Man kann auch noch Dateien kopieren, einfach hier. Löschen, kopieren. Kopieren, Doppeltipp. Und dann geht man hier oben wieder auf. Speicherorte. Zurücktaste. iCloud Diary. Auf weitere auf meinem iPhone. Auswahl. Speicher. Zum Beispiel auf meinem iPhone und dann kann man auf einfügen. Auf meinem iPhone. Ebene 1. Wie kann ich jetzt neue Orte hinzufügen? Ganz einfach, oben rechts bearbeiten. Auf die Bearbeiten. Taste. Bearbeiten. Und dann kann ich hier fertig. Auswählen. iCloud Derive, Ebene 1. Umschalttaste. Ein. iCloud Derive, Ebene 1 neu anordnen. Auf meinem iPhone, Ebene 1. Umschalttaste. Ein. Auf Dateien von iCard Mobile, Ebene 1. Umschalttaste. Aus. Data zuletzt gelöscht, Ebene 1. Ja, und da hat man dann eben wirklich alle. Da sind auch Apps drin, das heißt, ich kann zum Beispiel bei iCap Mobile, das ist so ein Browser, und da habe ich dann den Downloads-Ordner und alles Mögliche drin, kann ich ja mal einschalten. Dateien von iCard Mobile, ein. Und jetzt auf Fertig. Fertig. Fertig. Dateien von iCard Mobile, eben. Dateien von iCard durchsuchen. Überschrift. Und jetzt bin ich dort drin. Das ist das Prinzip, wie die Dateien-App funktioniert. Und dort rein könnte ich jetzt auch diesen vorher kopierten Ordner kopieren. Wie ein, in Anführungsstrichen, Finder auf dem Mac. Tipp 2. Kontrollzentrum anpassen. Seit iOS 11 ist es möglich, unter Einstellungen, Kontrollzentrum und Steuerelemente anpassen, die Steuerelemente des Kontrollzentrums anzupassen. Hierbei ist es möglich, die unteren Schaltflächen wie Kamera, Timer, Rechner und Taschenlampe zu verändern, neue hinzuzufügen, zu löschen oder neu anzuordnen. Wir schauen uns das einfach mal an. Einstellungen. Allgemein. Taste. Nicht. Kontrollzentrum. Auswahl. Einstellungen. Zurücktaste. Steuerelemente anpassen. Taste. Auswahl. Kontrollzentrum. Anpassen. Überschrift. Füge weitere Steuerelemente zum Kontrollzentrum hinzu und verwalte sie. Einbeziehen. Überschrift. Das sind die Elemente, die schon drin sind. Taschenlampe. Taschenlampe neu anordnen. Timer. Timer neu anordnen. Rechner. Rechner neu anordnen. Kamera. Kamera neu anordnen. Bildschirmaufnahme. Dieses Feature kann man auch hier rüber einfügen. Das werden wir uns nachher auch noch anschauen. Bildschirmaufnahme neu anordnen. Weitere Steuerelemente. Überschrift. Und hier sind eben alle, die verfügbar sind. Apple TV Remote einfügen. Apple TV Remote. Bedienungshilfen-Kurzbefehle einfügen. Bedienungshilfen-Kurzbefehle. Beim Fahren nicht stören einfügen. Taste. Beim Fahren nicht stören ist einfach so ein Modus. Beim Fahren nicht stören. Da werden dann die Mitteilungen abgeschaltet, die unwichtigen. Geführter Zugriff einfügen. Geführter Zugriff. Lupe einfügen. Lupe. Notizen einfügen. Notizen. Sprachmemos einfügen. Sprachmemos. Stoppuhr einfügen. Stoppuhr. Stromsparmodus einfügen. Stromsparmodus. Textgröße einfügen. Textgröße. Wallet einfügen. Wallet. Wecker einfügen. Wecker. Wecker. Das war's auch schon. Mehr ist hier nicht verfügbar. Jetzt gehen wir auch mal ins Kontrollzentrum rein. Da sind jetzt ja diese Elemente hier drin. 21:29 Uhr. Flugmodus. Umschalttaste. Aus. Mobile Daten. Umschalttaste. Ein. WLAN. WLAN W2. Bluetooth. Apple Watch. Mediensteuerung. Schneller. Wieder. Schneller. Aus. Nicht stören. Umschalttaste. Ein. Ausrichtung Sperre. Umschalttaste. Ein. Nicht stören. Helligkeit. 0%. Lautstärke. 100%. Bildschirmsynchro. Das ist die AirPlay-Synchronisierung für Apple TV. Taschenlampe. Taste. Und hier sind die Elemente, Aktionen die verfügbar. Hinzugefügt wurden. Timer. Rechner. Kamera. Bildschirmaufnahme. Taste. Welche Aktionen sind das? Ganz einfach. Ihr könnt entweder doppeltippen und halten oder mit einem Wisch nach unten. Steuerungen öffnen. Und wenn wir das machen. Mikrofon Audio. Aus. Dann haben wir hier noch so Optionen aus. Für die jeweiligen Features im Kontrollzentrum. Mikrofon Audio. Aus. Mit einer Zickzack-Geste kommt man wieder zurück zum Kontrollzentrum. Flugmodus. Umschalttaste. Aus. Zum Hinzufügen der Elemente ins Kontrollzentrum muss man sie übrigens einfach nur doppelt antippen, also auf die Taste Feature XY einfügen. Zum Neuanordnen fokussiert man mit VoiceOver die Feature XY neu anordnen Taste und hält diese doppelt, also Doppeltipp, und den Finger liegen lassen, bis der Ton ertönt, und kann diese Elemente dann hoch oder runter verschieben. Tipp 3: Bildschirmaufnahme in iOS 11. Bisher war es ja nur über Umwege möglich, den Bildschirm des iOS-Geräts, also des iPhones oder iPads, aufzuzeichnen. Seit iOS 11 bietet Apple auch hier direkt einen Weg an, das habe ich ja schon gerade gezeigt. Über die Einstellung und das Kontrollzentrum kann man das ja sich hinzufügen, und im Kontrollzentrum ist diese Funktion dann abrufbar. Die Bildschirmaufnahme ist eigentlich wie ein Screenshot, den man über Home-Button und Sleep-Wake-Button, also den Power-Button einfach, mit dem man das Gerät auch sperrt, zusammendrückend auslöst. Und dort hat man dann eben nur einen Shot, also einen Schnappschuss des aktuellen Bildschirms. Beim Screen-Video sozusagen, also bei der Bildschirmaufnahme, kann man ganz einfach den ganzen Bildschirm filmen. Ich meine, wer kennt das nicht? Man möchte irgendwas zeigen, und also einem Sehenden zum Beispiel auch, ist ja auch interessant. Und der kann das sich dann angucken als Video, denn als Screenshot ist ja nicht immer alles sinnvoll. Dabei kann man auch auswählen, ob das Mikrofon-Audio mit einbezogen werden soll, das heißt, dass man den Sprecher hört, oder ob nur die Geräusche des iOS-Geräts mit einbezogen werden sollen. Das heißt zum Beispiel, man kann sogar in der Musik-App Musik aufzeichnen und meines Wissens auch Videos in der Video-App, also auch iTunes-Filme, was eigentlich wohl nicht Zweck der Sache sein soll. Dazu nehmen wir jetzt hier nochmal das iPhone und gehen ins Kontrollzentrum. 21:33 Uhr. Flugmodus. Und hier unten habe ich es auch. Bildschirmaufnahme. Taste. Mit einem Doppeltipp lösen wir das aus. Mit nach unten streichen können wir die Steuerung öffnen, haben wir ja gerade gehört. Mache ich einfach mal einen Doppeltipp. Bildschirmaufnahme. Das Mikrofon-Audio habe ich übrigens aus. Auswahl. Bildschirmaufnahme. Taste. So, jetzt wird das aufgezeichnet. Ich kann jetzt hier einfach raus. Mail. 8 ungelesene E-Mails. Und was ich meinte mit der Musik gibt, kann ich ja auch mal kurz zeigen. Alles, was ich jetzt hier mache, wird einfach gefilmt. Musik. Voraussetzung ist für VoiceOver-Nutzer, dass der Bildschirmvorhang deaktiviert ist. So, nehme ich hier mal irgendwas. Ist ja auch egal, welches Lied das jetzt ist. So, damit es keine GEMA-Probleme gibt, auf jeden Fall hört man das jetzt. Wie stoppe ich das jetzt wieder? Einfach wieder ins Kontrollzentrum. Flugmodus. Umschalttaste. Aus. Kamera. Suchen wir das Element. Auswahl. Bildschirmaufnahme. Taste. Doppeltipp. Auswahl. Bildschirmaufnahme. Dann wird die gespeichert. Kamera. Bildschirmaufnahme. Taste. Musik. Da haben wir jetzt übrigens auch eine Mitteilung bekommen, das hat VoiceOver jetzt leider nicht gesagt, die wurde oben eingeblendet. Die schauen wir uns kurz an. 21 Uhr, Sonnenglut, 21, Mond, Bildschirmaufnahme, jetzt, Bildschirmaufnahme in Fotos gesichert. Dort können wir einfach doppelklicken. Aktionen verfügbar. Fotos, hinzufügen. Dann sind wir in der Fotos-App unter Alben, gehen wir auf Videos. Favoriten, Personen, Orte, Videos, Videos, Fotos, Video, 50 Sekunden. 21, 33. Und hier ist unser Video. Bild, Videos. Heute, ja, Video. Für Video wiedergeben. Können wir uns da kurz Video anhören. Wiedergeben. Video. 50 Sekunden. Dann hört ihr auch auf jeden 33. Fall, dass dort auch die Musik mit reingemischt wird. Ich weiß nicht, wie das sich verhält, wenn man das Mikrofon-Audio mit aktiviert hat. Ich denke, dann hört man nur das, was vom Mikrofon auch aufgezeichnet wird. Ja, warten wir hier mal kurz, ob das jetzt kommt. Vielleicht haben sie es auch abgeschaltet und der Beta, zumindest hatte das noch funktioniert. Das ist jetzt ja hier die öffentliche Version. Das ist auch wirklich interessant zu sehen. Ah ja, man hört es. Und das ist wirklich das, was ich meine, dass das eben funktioniert. Tipp 4. Neue Notizenfunktionen. Mit iOS 11 wurde die Notizen-App auch wieder erweitert. Wurde es mit iOS 9 möglich, dass man mit einem Fingerabdruck oder einem Passwort die Notiz schützen konnte, gab es mit iOS 10 recht wenig neue Funktionen. Doch mit iOS 11 bessert Apple auch hier wieder deutlich nach. Diese Funktion werden wir uns jetzt in der Praxis ansehen. Also nehme ich hier die App. Notizen. Und öffne die. Notizen. Und da sind wir auch schon. Notizen. Zurücktaste. Notizen. Ordner. Zurücktaste. Und hier habe ich jetzt meine Notizen. Notizen. Bearbeiten. Suchen. Hallo. Genau, sind alles hier Notizen. 58 Notizen. Genau, sind alle Notizen. Gehen wir mal auf neue Notiz. Neue Notiz. Tab neue Notiz. Notiz. Textfeld. Bearbeiten. Zeichenmodus. Einfüge Marke am Anfang. Hört sich ja noch recht unspektakulär an. Doch gehen wir doch einfach mal nach rechts. Tabelle hinzufügen. Taste. Textstile. Taste. Checkliste. Aus. Taste. Einfügen. Taste. Dort machen wir einen Doppeltipp. Einfügen. Hinweis. Dokumente scannen. Taste. Diese Funktion ist neu. Foto out. Video aufnehmen. Taste. Foto oder Video aufnehmen können wir jetzt direkt hier in der App. Foto Mediathek. Taste. Foto hierüber hinzufügen. Zeichnung hinzufügen. Taste. Zeichnung war schon von iOS 10 her möglich. Abbrechen. Das, was wirklich interessant ist Dokumente scannen und das schauen wir uns jetzt an. Dokumente scannen. Dokumente. Abbrechen. Wer sich übrigens hier erhofft. Aktueller Filter. Farbpositioniert. Wer sich hier erhofft, dass VoiceOver das dann als Text ausliest, eine OCR ist hier nicht, das ist dann einfach nur ein Bild, das dann wie als gescannt dargestellt wird. Abbrechen. Blitzeinstellungen einblenden. Automatisch. Taste. Filtereinstellungen einblenden. Farbe. Taste. Auto. Taste. Bild aufnehmen. Taste. Man kann dann hier einfach irgendwas fokussieren, wenn man irgendein Blatt da hat. Das habe ich jetzt dummerweise nicht. Aber hier ist trotzdem Schrift. Und deshalb mache ich einfach mal ein Bild. Man hört auch hier lustige Geräusche. Bild aufnehmen. Grau dargestellt. Beschneideregler oben. Zum Anpassen die Ecken bewegen. Beschneideregler oben rechts. Beschneideregler unten rechts. Beschneideregler unten links. Wiederholen. Taste. Also man kann auch Beschneideregler unten links. Einfach halten und die dann verschieben. Großes B. Überschriften. Zeichen. Das Problem ist nur, dass das nicht so ganz barrierefrei ist. Wiederholen. Hier kann man das Bild erneut schießen, also nochmal. Scan behalten. Taste. Oder Scan behalten. Scan behalten. Doppeltipp. Scan behalten. Abbrechen. Gescannte Dokument. Aktueller Filter. Farbe. Und hier kann ich mir das dann ausdrücken. Blitzeinstellungen. Filtereinstellungen. Auto. Bild aufnehmen. Bild aufnehmen. Eins gescannt. Sichern. Eins gescannte Miniatur. Klicke ich auf Sichern. Sichern. Eins. Sichern. Ein Notiz. Textfeld. Bearbeiten. Anhang mit Scannen. Gescannte Dokumente einscannen. Neue Zeile. Und dann hat man jetzt hier einfach einen Anhang. Den könnte ich jetzt einfach löschen. Oder ja, einfach lassen. Je nachdem, wie ich das möchte. Jedenfalls bringt es einem VoiceOver-Nutzer eigentlich nichts. Es ist aber trotzdem eine tolle Funktion, die sich auf jeden Fall lohnt, ausprobiert zu haben. Tipp 5. Die neue Podcasts-App. Mit iOS 11 hat Apple die Podcasts-App noch einmal redesigned. In Version 3.0 der Podcasts-App, die mit iOS 2.0 eingeführt wurde, damals noch ja, in der iPod-App, beziehungsweise das war sogar iOS 1.0, also damals noch iPhone OS, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls wurde diese App redesigned und es gibt da wirklich einige tolle neue Funktionen. Unter anderem gibt es neue Tabulatoren, die schauen wir uns dann noch an. Man kann aber auch wirklich da tolle neue Funktionen nutzen. Unter der Mediathek hat man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, direkt Sendungen anzuspringen oder Folgen, zuletzt aktualisiert, die neueste und so weiter. Es ist auch möglich, von den Podcastern, also wie auch uns zum Beispiel, etwas als News oder als Sendung zu kennzeichnen. Wie Apple das genau handhabt, weil man das ja bestimmt auch irgendwie in den Feeds dann kennzeichnen muss, ist aber noch nicht so bekannt und bisher ist es auch irgendwie nur möglich, Sendungen zu veröffentlichen. Ich habe bisher auch immer nur Sendungen bekommen. Schauen wir uns das einfach hier mal an. Podcasts. Podcasts. Mediathek. Überschrift. Der erste Tabulator ist unten links. Jetzt hören. Tabulator. 1 von 4. Da gehen wir mal drauf. Jetzt hören. Überschrift. Das ist sowas wie ungespielt früher war. Sonntag, Awerk Aaron V. Abo Gregor Ding Rong Langwages Wiedchen Vital. 3. Juli 1975. Donnerstag. Podcast 109. Mittwoch. Hexagon Radio Episode. Donnerstag. Folge. Das sind dann einfach Podcasts, die ich mir jetzt anhören könnte. Heißt ja auch jetzt hören. Der zweite Tabulator. Mediathek. Tabulator. 2 von 4. Auswahl. Mediathek. Mediathek. Überschrift. Das ist jetzt aufgebaut wie die Apple Music App seit iOS 10. Bearbeiten. Taste. Über diese Taste kann man diese Schaltflächen hier, die jetzt danach kommen. Sendungen. Taste. Folgen. Taste. Und so weiter eben verändern, neu anordnen oder abschalten. Wenn ich jetzt Folgen nicht brauche, sondern nur Sendung, kann ich ja Folgen ausblenden. Laden. Taste. Das hier sind die geladenen. Da steht jetzt Laden mit so drei Punkten, weil hier gerade was geladen wird. Aber schauen wir uns mal Sendungen gleich an. Die neueste, 15. Taste. 15 sind bei die neueste. Aktionen verfügbar. Das ist theoretisch das gleiche wie ungespielt. Gibt es auch Aktionen. Löschen. Aktivieren. Standard. Ja, sind Aktionen, die nicht funktionieren. Zuletzt aktualisiert. Überschrift. Und dann haben wir hier zuletzt aktualisiert. Kobos Metacast. Kuba Podcast. Bits und so. Oliver Heldens. Apple Viz Podcast. Ja, und das ist eigentlich so wie, ja, was halt zuletzt aktualisiert wurde. Gehen wir einfach mal auf Seite 1 von Sendungen. 3. Sendungen. Taste. Sendungen. Mediathek. Zurücktaste. Das sind jetzt einfach die Podcasts. Sendungen. Bearbeiten. Taste. Apfelpfleger-Podcast. Apfelfunk. Apfelschule-Pod. Apple Keynotes. Apple Viz-Pod. Bits und Sonntag. Blindwald Senkrecht. Don Diablo. Filterblase. Gammon-Pod. Geistreich. Inkops. Out. Irgendwasser. Der Podcast. Nehmen wir einfach den hier. Irgend. Sendungen. Zurücktaste. Irgendwasser. Der Podcast. Abonniert. Coverbild, Bild, Blinzell Media, Gotthagen, grau dargestellt, Wiedergabe, Folge 363F, 30 Millionen Mal gedruckt. Hier ist immer die aktuelle Folge, die man gerade hört. Wenn ich dort doppeltippe, wird die einfach abgespielt. Taste, meine Folgen, Überschrift. Dies sind die ungespielten Folgen, beziehungsweise die, die ich noch nicht ganz fertig gehört habe, also teilweise gespielt. Die sind dann in der Mediathek. Wenn man aber einfach so Folgen hinzufügt, dann sind die auch hier bei meinen Folgen. Also das ist eigentlich gar nicht mehr so, wie es früher mit ungespielt war. Donnerstag, Folge 363F, 30 Millionen Mal gedruckt. Niklas hat Fragen zu DOS-Programmen und wie manche Hersteller auf unvorstellbare Wertangaben ihrer Produkte kommen. Anschlüssig. Taste. Wenn ich jetzt hier doppeltippe, wird die nicht wiedergegeben, sondern es öffnet sich eine Folgenseite. Donnerstag, Zurücktaste. Donnerstag, Folge 363F, 30 Millionen Mal gedruckt. Danach kommt dann die Beschreibung. Coverbild. Oder das Bild. Niklas hat Fragen zu DOS-Programmen und wie das ist dann die Beschreibung hier. Wertangaben ihrer Produkte kommen. Dann kommt die Mehr-Taste. Wiedergabe 30 Minuten. Taste. Aktionen verfügbar. Folgenwebsite. Weitere Folgen anzeigen. 21. September 2017 um 20:24. 30 Minuten, 41 Megabyte, Audio. Das ist dann das Datum, wie lang es ist und ob es Audio und Video ist und wie die Größe ist. Die Mehr-Taste gibt es hier wohl gar nicht. Mini-Player, Taste. Und hier ist dann der Mini-Player. Das ist wie aus der Musik-App bekannt. Albumcover, Bild, Sunset Shield 2017, Pop, Wiedergabe, Taste. 15 Sekunden schneller Vorlauf, Taste. Ja, und dann jetzt hören. Kommen wir Tabulator. Unsere Tabulatoren. Zurück-Taste, Sendungen. Zurücktaste. Wie kann ich jetzt eigentlich eine Folge teilen oder so? Einfach Donnerstag. Auswählen, doppeltippen und halten. Ein 3D-Touch machen hier beim iPhone. Taste. Und dann. Irgendwasser. Irgendwasser. 21. Entfernen. Folge sichern. Nächster Titel. Folge teilen. Folge teilen. Taste. Zickzack-Geste kommt man raus. Seite 1 von 1. Jetzt kommt man hier lustigerweise nicht Folge raus. Teilen. Das ist so eine Sache. Da muss ich sagen, das haben sie noch gar nicht. 4 von 5 war nicht aus Blut 26 Wiedergabe Taste. Machen wir einfach Wiedergabe und dann kommen wir einfach. Ich stopp das einfach wieder so. Und es gibt aber nach meinen Folgen auch noch was anderes, was früher die Feed-Taste war und das ist verfügbare Folgen. Sprachen, Spieleordner. Ja, es ist die Podcasts. Ganze App abgestürzt, leider. Podcasts. Auswahl. Media. Sendungen. Sendungen. Warte nochmal auf. Inkops. Irgendwasser. Sendungen, Wiedergabe, meine Folgen, Überschrift. So, hier waren wir. Donnerstag, Donnerstag, Dienstag, verfügbare Folgen. Zurücktaste, verfügbare Folgen, 2017, Überschrift. Und hier hat man einfach Donnerstag, alle Folgen. 14. September. Doppeltipp. 14. Verfügbare Folgen. Los geht's mit meiner, zu meinen Podcasts hinzufügen. Taste. Das ist dann das. Da hat man es dann bei meine Folgen Überschrift. Ja, kann man hier einfach auf mehr, Wiedergabe. Auf Wiedergabe und dann kann man hier Doppeltipp. Wiedergabe. Normalerweise fehlt mir. Ja, und dann geht's los. So einfach ist die neue Podcast-App. Verfügbare Zurücksendungen. Mediathek. Man kann jetzt hier natürlich auch noch auf Folgen-Taste. Und hier einfach die neuesten Folgen und ja, man kann die hier auch sortieren. Hinweis. Sortiere nach. Titel. Auswahl. Hinzugefügt an. Abbrechen. Taste. Ist auch ganz cool. Schneidet sich eigentlich wieder so ein bisschen mit zuletzt aktualisiert und jetzt hören. Mediathek. Ja, Sendung. Folgen. Laden. Taste. Das ist dann geladen. Das heißt jetzt nur laden, weil gerade was heruntergeladen wird. Offenbar Podcast. Heute. Suchen. Laden. Taste. Laden. Mediathek. Matthias. Alle Downloads beenden. Alle Downloads beenden. So, jetzt mal gerade, was ich hier meine. Ja, Send. Voll. Die neueste. Ja, jetzt ist es weg, weil nichts mehr geladen ist. Aber das ist dann halt so. Die neueste können wir auch noch reinschauen. Bearbeiten. Heute, Viererkette Episode. Ist eigentlich das gleiche wieder wie bei Folgen. Das ist einfach irgendwie, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ja, über Bearbeiten kann man dann einfach was auswählen und unten dann als gespielt markieren. Mediathek. Zu. Mediathek. Überschrift. Bearbeiten. Über die Bearbeiten-Taste habe ich ja vorhin schon gezeigt. Auswahl. Sendungen. Kann man was ein- und ausblenden. Sendungen neu anordnen. Und auch verschieben. Kann ich einfach Doppeltipp halten. So. Folgen neu anordnen. Das Problem ist, es ist noch nicht barrierefrei, wenn ich das hier jetzt mache. Ja, dann fühle ich das über diese Taptic Engine hier im iPhone 7, aber es wird einem nicht gesagt, wo man es hingeschoben hat. Also da müssen sie echt noch gucken, dass sie das irgendwie wieder in den Griff kriegen. Mediathek. Mediathek. Auswahl. Sendungen. Auswahl. Folgen. Geladene Folgen. So, geladene Folgen mache ich auch nochmal rein als. Blende ich ein. Die neueste. Fertig. Fertig. Zuletzt aktuell. Die Folgen. Geladene Folgen. Geladene. Geladen. Sortieren. Heute. Und hier habe ich dann eben alle geladenen Folgen. Die sind jetzt auch sortiert nach sortieren. Zuletzt hinzugefügt. Mediathek. Mediathek. Entdecken. Dann gibt es noch die Entdecken. Das ist das, was früher Highlights war. Entdecken. Highlights. WDR 2 zu. Ja. Highlights. Und das ist eigentlich alles bekannt. Da kann man sich ja selber mal durchgrusteln. Und dann gibt es noch die Suchen. Hier kann ich einfach einen Podcast suchen. Entweder dann auswählen für alle Podcasts oder deine Mediathek und dann kann ich das einfach suchen. Ist alles hier designt wie Apple Music. Jetzt hören. Ja, und das war im Prinzip die neue Podcasts-App. Tipp 6. Bilder erkennen. Seit iOS 11 ist das Voice-Over-Nutzern möglich, Bilder zu erkennen bzw. erkennen zu lassen. Dadurch kann sogar Text erkannt werden, aber auch Objekte. Das ist eben diese Intelligenz, die ja schon immer in der Fotos-App verfügbar war. Die ist jetzt aber systemweit verfügbar für Voice-Over-Nutzer. Das kann man beispielsweise in der Facebook-App ganz gut gebrauchen. Da werden ja viele Bilder verschickt oder auch einfach im Fotoarchiv. Man aktiviert diese Erkennung, indem man einmal mit drei Fingern auf das Display tippt. Wichtig, der Bildschirmvorhang muss deaktiviert sein, da das Bild sonst nicht erkannt werden kann. Wundert euch also nicht, dass bei aktiviertem Bildschirmvorhang kein Ergebnis erzielt werden kann. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ah ja, noch kurz zu sagen, was noch wichtig ist. Es muss immer ein echtes Bild sein. Also es kann nicht sein, dass man jetzt in WhatsApp sagt, Foto von XY, heute 7.05 Uhr oder so. Und dann macht man das. Das funktioniert natürlich nicht. Es muss wirklich, wie zum Beispiel beim Podcast, Coverbild, Bild. Das haben wir gerade schon gehört. Gut, schauen wir uns das an. Dazu gehen wir einfach mal in die Fotos-App. Denn da sollte das ja eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich finde mal irgendwie auch ein Bild mit Text. Fotos. Orte. 101 Personen. 17 Personen. Alben. Unbekannte Personen. Seite 1 von 2. Oberer Bildschirmrand. Hier wurde zum Beispiel nichts erkannt. Einfach mit drei Fingern einmal tippen. Seite 1 von 2. Oberer Alben. Zu. Und so einfach mal auf. Alle Fotos. Alle Fotos. Alle Foto. Foto. Hochformat. 12. September 2051. Bild? Genau, Bild, Aktionen das muss gesagt werden. Einfach mit drei Fingern einmal tippen. Eins Gesicht, unscharf, Hell, Seite 387 von 387. Oberer Bildschirmrand. Und dann wird uns eben gesagt, was man hier hört, also ja, was man hier sieht, eher gesagt. Also ich meinte halt eben, dass das Bild einfach, wenn man mit drei Fingern einmal tippt, erkannt wird und dann wird einem gesagt, was man eben sieht, beziehungsweise was die Software sieht. Jetzt bin ich mal hier in WhatsApp auf einem Foto. Foto, kein automatischer Alternativtext verfügbar. Bild. Mit drei Fingern einmal tippen. Zeichen, scharf, hell, möglicher Text, Lautstärke, Seite 1 von 6, Bildschirmmitte. Und das ist echt cool, dass das jetzt überall möglich ist. Wirklich ein tolles Feature. Tipp 7. Notruf SOS. Vielleicht hattet ihr ja schon mal die Lage oder wart schon mal in der Situation, in dem ihr einfach mal schnell den Notarzt rufen musstet und dabei auch gleichzeitig eventuell eure Kontakte informieren hätten solltet. Dieses wird jetzt mit iOS 11 einfach möglich. Man kann einfach Kontakte einrichten und einfach die Rufnummer der Notarztstelle sozusagen, oder man hat die Ortungsdienste aktiviert und dann wird das einfach lokal abgerufen. Dann wird eben der Lokale vom Land oder von der Stadt gerufen und das löst man aus durch fünfmaliges Drücken der Ein-Ausschalt-Taste, also Sleep-Wake-Button oder Power-Button auch genannt. Den haben wir auch vorhin, habe ich ja auch schon erklärt, beim Screen-Video, dass man den ja auch zum Screenshot machen braucht. Das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal in den Einstellungen an. Noch ein kleiner Fun-Fact, wenn man dieses fünfmal Drücken ausführt, wird auch übrigens Touch-ID gesperrt und die Code-Abfrage wird eingeblendet. Beim iPhone X wird dann übrigens auch Face-ID deaktiviert. Einstellungen. Einstellungen, Batterie, Datenschutz, Notruf SOS, Auswahl, Einstellungen, Notruf SOS. Drücke fünfmal schnell auf die Standbildtaste, um schnell die Rettungsdienste anzurufen. Automatischer Anruf, aus. In manchen Regionen muss beim Verwenden von Notrufsoß möglicherweise dennoch eine Rettungsdienstnummer angegeben werden. Notfallkontakte in Help einrichten, Taste. Notruf SOS wird deine Notfallkontakte per Nachricht informieren, dass du die Rettungsdienste angerufen hast. Diese Nachrichten enthalten auch deinen aktuellen Standort. Du kannst die Notfallkontakte für Notruf SOS in deinen Notfallpass in der Help-App einrichten. Über Notruf SOS wird deine Notfallkontakte per... Ja, das war's schon. Ist jetzt natürlich nicht viel. Ich kann das jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich zum Glück gerade keinen Notruf auslösen muss. Aber es ist dennoch eine hilfreiche Funktion. Ich denke, das wird bestimmt irgendwann mal hilfreich sein. Tipp 8. Dieser Tipp richtet sich an Apple Music Nutzer. Seit iOS 11 ist es nämlich möglich, Nutzern zu folgen oder auch selbst von Nutzern gefolgt zu werden. Hierzu muss man einfach sein Profil unter Für dich, Mein Account und Profil mit Freunden teilen aktivieren. Nun kann man einfach selber jemandem folgen oder auch von Freunden gefolgt werden. Diese Funktion erfordert auch keine Praxis, da ihr die Apple Music Oberfläche eigentlich kennt. Das Einzige, was wir uns kurz anschauen werden, ist eine Person, die wir einfach suchen und wie das Profil dann so aussieht, was das beinhaltet. Unter Einstellungen, Musik, Hörverlauf verwenden, kann man auch eine Funktion abschalten, dass die Hört gerade Überschrift einfach leer bleibt, was wir jetzt gleich hören. Ich bin jetzt hier einfach in so einem Profil drin. Wenn man das dann übrigens sucht, gibt es auch geteilte Playlists. Also es gibt einmal den Punkt Playlist und geteilte Playlist. Das sieht man da dann auch. Mehr-Taste. Das ist die Mehr-Taste. Playlist. Überschrift. Hier hat man dann Playlist. Wenn man jetzt hier zurückwischt, Folgen-Taste. Kommt Folgen. Ich weiß nicht, warum das erst bei einem Hinwisch und dann wieder im Zurückwisch kommt. Zeichen Mautag. Das ist dann das Ad-Zeichen. Florian Lichterlau. Und der Name. Mehr. Taste. Playlist. Ja, und so überspringt das wieder. Jedenfalls. Überschrift. Sind hier die Playlists. Alle Anzeigen. Internettitel. Vor 9 Wochen aktualisiert. Hört gerade. Überschrift. Und hier ist dann hört gerade. Alle Anzeigen. Chart jetzt. Apple Music Pop. Taste. Und das war's eigentlich auch schon, was man hier machen kann. Man kann einfach folgen, doppelt tippen und dann folgt man der Person. Ja, was aber auch möglich ist, dass Personen eine Folgeanfrage bestätigen müssen. Da steht dann, dies ist ein privates Profil, die Folgeanfrage muss erst vom Nutzer bestätigt werden. Das ist auch so, wie ich das habe. Wenn man, also man kann da schon auf Folgentaste auch klicken, man sieht auch den Namen und den Ad-Namen, so wie man das ja von Twitter kennt. Aber nicht die geteilten Playlists und sonst gar nichts auch. Erst muss der Gegenüber die Folgeanfrage bestätigen, ansonsten funktioniert das nicht. Tipp 9. Der neue App Store. In iOS 11 hat Apple auch den App Store redesigned. Es gibt jetzt anstatt Highlights und weiteren Tabulatoren den Heute, Spiele, Apps, Updates und Suchen-Tabulator. Den App Store werden wir jetzt aber genau durchgehen. Kurz zusammengefasst die neuen Funktionen. Der App Store ist unübersichtlicher geworden, meiner Sicht nach, und auch langsamer ein bisschen mit VoiceOver, sofern man ein altes Gerät hat und auf dem iPad irgendwie sowieso. Ja, auf dem iPad läuft das irgendwie generell alles langsamer, aber dazu dann mehr in der 11 Tipps zu iOS 11 auf dem iPad, die dann nächste Woche erscheint. Ja, und im App Store ist auch eine Schaltfläche oben rechts, hier ist mein Account, die finde ich gut, dass es die gibt, da musste man nicht immer ganz nach unten scrollen. War ja für VoiceOver, das ist sowieso einfacher, einfach den letzten Tabulator fokussieren, dann zurückwischen, aber ja, trotzdem soll der App Store einfach irgendwie, die Aufmachung soll jetzt einfach anders sein. Also hat Apple da irgendwie komisch erklärt auf der Keynote. Ich war davon nie so überzeugt. Ich nutze den App Store eh nur für Suchen und Updates und heute Spiele und Apps interessieren mich eh nicht. Schauen wir uns das einfach mal an. App Store. Auswahl. Heute. Überschrift. Heute. Montag, 25. September. Überschrift. Ja, das ist ebenso ähnlich wie für dich bei Apple Music. Ja, schauen wir mal durch. App-Kultur. Die Zukunft des Autofahrens. Wie Apps die Mobilität und das Stadtbild verändern. Taste. Spiel des Tages. Taste. Invert. Teleflipping Puzzles. Puzzle. 3,49 € Zeichen. Taste. Und hier kann man es dann auch gleich kaufen und so weiter. Also das ist einfach so, wie früher Highlights war. Das Einzige, was echt gut ist, Spiele und Apps ist ja getrennt. Die Tabulatoren habe ich ja gerade schon erzählt. Oben rechts ist eine interessante Taste, die kommt einfach nach heute. App-Kultur, die zu App-Kultur, 22. App-Kultur, Seite 1 von 22. Heute, Montag, 25. September. Die ist ja jetzt ganz oben. Heute. Hört man auch. Wische ich eins nach rechts. Mein Account. Überschrift. Ist jetzt wie bei Apple Music. Fertig. Manuela. Gutschrift. 9,89 € Zeichen. Käufe. Taste. Karte oder Code einlösen. Karte per E-Mail. Abmelden. Taste. Ja, Käufe. Käufe. Account. War ja früher immer unter Updates. Käufe in Arbeit. Laden. Und die hat man jetzt einfach hier. Jakob Friedmann. Account. Ja. Zurückpaste. Zurück. Fertig. Taste. Heute. Spiele. Und schauen uns mal Spiele-Tabulator an. Spiele. Überschrift. Mein Account. Taste. Neues Spiel. Das mein Account ist übrigens immer das gleiche. Was wir gerade spielen. Ochsenfree. Ein übersinnliches Abenteuer. Neues Spiel. Und das ist im Prinzip das gleiche wie die Heute-Seite, nur für Spiele eben. Seite, man kann Seite, auch weiter runterwischen. AR-Spiele. Taste. Und dann hat man hier auch so Kategorien. Alle an. Top-Kategorie. Action. Erweitere dein Spiel. Überschrift. Alle. Zugabe-Kapitel. Coverbild. Bewusstseinserweiternde Coverbild. Bild. Ja, also das ist echt komisch. Da müsst ihr euch einfach mal das selber alles anschauen, was euch da interessiert. Zugabe-Kapitel. Denn ich kann jetzt auch nicht einfach den ganzen App Store hier durchgehen. Dann könnten wir dafür eine extra Folge wieder machen. Apps. Das gleiche für Apps. AR-App. AR-App. Magic-Plan. Das perfekte virtuelle Maßband. Taste. Seite 2 von 7. Druckphase. Foto und Video. Seite 3 von 7. 3. Mikal. Der Kalender. 3, 2, 0, 1. Charts. Gekauft. Überschrift. Das sind ja auch die Charts. Seite 4 von 7. Seite für da Chrome Foto. Also immer wenn man herunterwischt, ist das jetzt eben so. Man merkt einfach, dass das echt mehr für größere Bildschirme gemacht ist. Auf dem iPhone fand ich den alten App Store schöner. Auf dem iPad kann man den neuen schon annehmen. Danach kommt Updates. Updates. Überschrift. Hier gibt es dann Mein Account wieder, der ist übrigens überall immer gleich. Wenn man da wieder reingeht, ist das gleiche wie bei heute. Vor kurzem aktualisiert. Überschrift. Jetzt ist leider kein Update da, denn sonst wäre dort anstehen Überschrift, danach alle aktualisieren und dann eben sowas wie hier. Messenger, gestern, wir aktualisieren. Nur, dass da dann eben jetzt oder heute steht und dann auch jetzt gleich die Beschreibung. Die App regelmäßig, um sie zu verbessern. Lad, öffnen, Taste. Und jetzt kommt öffnen, eigentlich kommt danach dann aktualisieren. Man kann aber auch einfach auf Sound, alle aktualisieren. Öffnen. Ja, und dann hat man hier die ganzen Apps. Dann gibt's noch Suchen. Suchen, Überschrift, App Store. Suchfeld. Kann man hier einfach was eingeben? Suchfeld. Ja. Q. W. H. A. Suchen. Auswahl. WhatsApp Messenger. Soziale Net. WhatsApp. Suchen. Doppeltipp und dann ist es offen. Jetzt kann ich hier mal die neue App-Seite anschauen, denn die neue App-Seite, die App-Seiten haben sich jetzt auch verändert. Coverbild. WhatsApp Messenger. Bild. WhatsApp Messenger. Überschrift. WhatsApp Inc. Öffnen. Taste. More. Taste. 4,6, 29.800 Wertungen, 1, soziale Netze, 4 plus, Alter, neue Funktionen, Überschrift, Versionsverlauf, Taste, Version 2.17.52, vor 3W, auf, Vorschau, Überschrift, Bildschirmfoto, Bildschirm, Bild, WhatsApp Messenger ist eine Nachrichten-App, die für iPhone und anderes iPhone, Taste. Ja, und danach kommt die Beschreibung. WhatsApp Messenger ist eine Nachrichten-App, WhatsApp Inc., Entwickler, Wertungen und Rezensionen. Überschrift. Dann kommen die Rezensionen, das ist so wie bei Apple Music, wischt man dann einmal mit 3 Fingern hoch. Seite 4 von 6, 2 Sterne. Hat man dann hier weitere Wertungen. Anbieter, WhatsApp Inc. Dann hat man hier die normalen Informationen. Infos. Anbieter, Größe 101 MB. Es ist schon ganz cool auf dem großen Bildschirm. Dieses More-Taste ist übrigens das Teilen. Suchen, Zurücktaste, war, Suchfeld, Text, WhatsApp Messenger, soziale Netze, 4,5 Sterne, öffnen. Taste, war bei Workhard anladen. Taste. Ja, und so hat sich ja hier eigentlich sonst nichts verändert. Das ist der neue App Store. Tipp 10. Dieser Tipp ist übrigens sehr wichtig und beachtenswert. Denn mit iOS 11 hat Apple es abgeschafft, einfach über das Kontrollzentrum Bluetooth und WLAN auszuschalten. Dies muss nun nämlich direkt in den Einstellungen erledigt werden. Wenn man jetzt nämlich Bluetooth oder WLAN im Kontrollzentrum ausschaltet, werden einfach neue Verbindungen verboten. Wir schauen uns das übrigens dann auch gleich an, wie das dann aussieht. Warum gibt es diese Funktion? Naja, Apple bietet ja immer mehr Zubehör an und bewirbt auch immer mehr Funktionen wie AirPlay und AirDrop und diese brauchen halt ständig WLAN und Bluetooth. Genau wie der neue HomePod, aber auch jetzt schon die AirPods, die es ja auch gibt. Ja, und wenn man da jetzt zum Beispiel WLAN ausschaltet, werden zwar neue Verbindungen verboten, die AirPods oder AirDrop oder auch die Apple Watch mit WLAN funktioniert aber weiterhin und auch mit Bluetooth natürlich. Die Apple Watch braucht ja auch Bluetooth und ja, AirDrop auch und AirPlay auch und deshalb funktioniert das trotzdem weiterhin, weil die bekannten Netze immer verbunden bleiben. Naja, da gab es dann auch in vielen Foren schöne Diskussionen, dass dann das hat Apple extra eingebaut, damit die NSA schön mithören kann und was weiß ich was. Ja, das sind halt immer so Sachen, da ist der Flame immer ziemlich groß, aber wir werden auf jeden Fall sehen, wie das sich dann weiterentwickelt, ob Apple das so belässt oder nicht. Ist auf jeden Fall abzuwarten, bis jetzt muss man aber wirklich darauf achten, wenn man es ganz ausgeschaltet haben möchte. Da so entsperren wir das hier mal. 22:16 Uhr, Suchfeld. Und gehen einfach mal ins Kontrollzentrum. Kalender. Montag, 22.16 Uhr. Flugmodus. Mobile. WLAN. Wähl aus. So. Gehen in die Einstellungen. Einstellungen. Einstellungen. Einstellungen. Flug. WLAN. Auswahl. WLAN. Hinweis. Batterie fast leer. Noch. Schließen. Einstellungen. WLAN. Umschalttaste. Ein. Neue WLAN-Verbindungen wurden vom Kontrollzentrum deaktiviert. Ja. Netzwerk wählen. Hier kann man aber trotzdem noch eine wählen, aber es werden keine offenen WLAN-Netze automatisch verbunden. Wenn ich WLAN jetzt hier abschalte, WLAN, Umschalttaste, ein, aus. Und dann ins Kontrollzentrum. 22 Uhr 7. Flugmodus, WLAN, WLAN, Umschalttaste, aus. Und es hier wieder einschalte. WLAN, WLAN, WLAN, WLAN, WLAN, Umschalttaste, ein. Geht es auch in den Einstellungen Auswahl. Wieder an. Und dann habe ich auch wieder ganz normal dass es im Kontrollzentrum und in den Einstellungen eingeschaltet ist. Das gleiche übrigens bei Bluetooth, das brauche ich dort nicht vormachen. Also es ist wirklich ein bisschen komisch, wie Apple das hier handhabt, muss ich schon auch sagen. Aber naja, man wird sich daran gewöhnen und falls sie das nicht wieder rausnehmen, das sehen wir dann ja auch. Aber auf jeden Fall ist das eine Neuerung, die gute Seiten hat, aber auch schlechte. Übrigens noch zu sagen ist, dass die WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sich eh immer ab 17 Uhr wieder aktivieren. Also auch die automatischen Netzwerke, die offenen, also dass das dann im Kontrollzentrum wieder eingeschaltet ist. Die bekannten Netzwerke werden ja immer jetzt verbunden, wenn es im Kontrollzentrum auch aus ist. Wenn es übrigens in den Einstellungen aus ist, ist es wirklich komplett aus. Und wenn man es im Kontrollzentrum ausschaltet, eben nicht. Und das ist ja auch das, was viele kritisiert haben, aber man muss ja eben verstehen, warum, das hatte ich ja vorhin schon erklärt, dass eben diese ganzen Geräte, die Apple ja anbietet und auch AirPlay, AirDrop und so weiter, dass das eben immer funktioniert, denn die bekannten Netzwerke sind ja weiterhin verbunden, nur neue Netzwerkverbindungen, inklusive offene WLAN-Verbindungen zum Beispiel, die werden einfach nicht automatisch mehr erstens gescannt und zweitens auch eben nicht automatisch verbunden. Nur die bekannten Netzwerke. Und das ist eben das, was Apple möchte, dass man immer in den bekannten Netzwerken ist, dass dann alle Features eben funktionieren. Als Tipp 11 kann ich euch auf jeden Fall noch die Bedienungshilfen ans Herz legen. Also die könnt ihr einfach mal durchschauen, denn hier ist wirklich auch vieles neu. Und VoiceOver zum Beispiel hat einige neue Funktionen, könnt ihr einfach mal durchgucken. Wenn ich das jetzt alles durchgehe, dann machen wir mal eine Extra-Folge, nur zu den Bedienungshilfen, was da neu ist. Und jetzt kommt der eigentliche Tipp 11. 32-Bit-Apps werden mit iOS 11 nicht mehr unterstützt. Wenn man eine App, also die 32-Bits, noch installiert hat, dann kann man das unter Einstellungen, Allgemein, Info und dann Apps nachsehen. Da steht dann sowas wie App-Kompatibilität, keine Updates verfügbar, Überschrift und darunter kommt das dann, welche eben keine Updates haben. Die sind nicht mehr ausführbar. 32-Bit-Apps sind auch nicht mehr im App Store zu finden ab iOS 11. Also einfach gar nicht. Man kann sie wirklich suchen, sie kommt einfach nicht mehr. Und ausführbar ist sie ja auch nicht. Mit iOS 10 hat das noch funktioniert. Seit iOS 10.3 hat man ja diese Warnung. Und seit iOS 11 funktioniert es einfach nicht mehr. Ist das gut? Naja, es hat gute und schlechte Seiten. Apple hat natürlich, war schon immer gut darin, alte Zöpfe abzuschneiden. Das haben sie auch hier wieder bei den 32-Bit-Apps getan. Und es ist ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn auf 64-Bit-Prozessoren jetzt auch die 32-Bit-Apps nicht mehr laufen, weil die ja sowieso von der Performance her nicht ganz so gut waren. Da sowieso alte Geräte die neue iOS 11-Version 0.0, also 11.0, nicht unterstützen, da die auch nur auf 64-Bit-Geräten läuft, also ab iPhone 5S, 6, 6 Plus, SE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus und so weiter, und ab iPad Mini 2 und iPod Touch 6. Generation 2015 ist das gar nicht so wichtig, denn ich, soweit mir das bekannt ist, kann man nämlich auf den alten Geräten, also iPhone 5 und älter oder iPod Touch 5. Generation und älter, die ganzen 32-Bit-Apps noch kriegen und auch ausführen, ist ja da kein Problem. Deshalb kann man die Geräte trotzdem noch weiter nutzen. Aber es ist eigentlich auch gar nicht schlecht, dass Apple da jetzt immer hier so sozusagen Drang macht. Denn wenn die Entwickler das nicht aktualisieren, und die meisten machen das jetzt wirklich, also es wird echt fast alles 64-Bit, das hat auch Vorteile für uns und Vorteile eben für die Gesamtperformance des Systems. Und man merkt einfach, die Entwickler kriegen mal wieder ihren, wenn ich es jetzt mal mehr hier so sage, ihren Arsch endlich mal hoch, dass sie die Apps endlich mal nach 5 Jahren Inaktivität wirklich mal wieder aktualisieren und sich darum kümmern. Ansonsten soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir hören uns dann auf jeden Fall in einer Woche nochmal zu 11 Tipps mit iOS 11 auf dem iPad. Da mache ich das dann auf dem iPad Pro. Da gibt es wirklich viele coole Funktionen. Ich habe jetzt übrigens auch hier nicht alle Funktionen gezeigt. Bei iOS 12 machen wir dann halt einfach 12 Tipps zu iOS 12, aber das geht ja auch gar nicht. In 11 Tipps kann man ja auch nicht alles zeigen. ist ja gar nicht möglich. Ich hoffe auf jeden Fall, diese Serie hat euch gefallen und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder zu 11 Tipps mit iOS 11 auf dem iPad. Viel Spaß, bis dahin.